In meiner Straße, da fallen die Häuser ein und nachts, da höre ich Kinder schreien. Menschen sterben Tag aus Tag ein und hier, und ich spiel Schach, Schach, Schach, Schachmatt. Der Bürgersteig wird neu lackiert, damit der Reiche nicht mehr friert. Der Arme wird weiter schikaniert und ihr spielt weiter Schach, Schach, Schachmatt. Ihr werdet von uns überrannt, wir stecken hier alles in Brand. Die Häuser zurück in unsere Hand, dann spielt ihr nie wieder Schach, Schach, Schach.